In jedem wachen Geist wohnt ein Drang. Doch Erkenntnis, die macht uns krank. Und nur den Schläfern gehört die Bank. Sie sind berauscht von dem Gestank. Dasselbe Spiel, Tag aus Tag ein.